Wo zum Teufel sind wir? Sieht aus wie Friedhof. Oh, da haben wir es. Du hast die total verkehrte Richtung genommen. Was ist das? Willkommen im Wunderhof. Sehr schlau von euch, dass ihr unser Versteck gefunden habt. So dumm nur, dass ihr nicht lange genug leben werdet, um davon zu erzählen. Los, schafft sie hinein. Sicher habt ihr schon gehört hier und dort, dass die Gauner der Stadt sich verstecken bei Nacht. Und seid ihr selbst an dem mythischen Ort hier bei uns im Wunderhof. Bei uns im Wunderhof. Dies ist der Ort, wo die Lahmen gehen. Und die Blinden sehen. Jeden Fremden, der's weiß, machen wir besser weiß. Wir hier behandeln Spione und Lauscher wie Bienen, die Fremdlinge in ihrem Haus. Seid ihr erstmal im Wunderhof, bringt nur ein Wunder noch euch lebendig hier raus. Der hässliche Glöckner, er bringt Unglück! Er ist verflucht! Hängt meine auf! Hängt sie auf! Täte hoch! Meine Herren! Bedauerlicherweise hat euer letztes Stündlein geschlagen. Ein letztes Wort. Das sagen sie alle. Traurig ist es, wenn ein Leben so endet. Wer jung ist, der nimmt den Tod selten in Kauf. Doch uns bleibt keine Wahl, denn wir müssen uns schützen. Es heißt wir oder ihr. Also hängt ihr euch auf! Halt! Das sind Freunde von mir! Bessere Freunde als wir anscheinend! Wie konntest du uns so verraten, ha? Ich habe euch nicht verraten! Nicht? Du hast ihnen gesagt, wo unser Versteck ist! Wie nennst du das, ha? Ich nenne das Verrat! Esmeralda, ich wusste, du machst nur Ärger! Ihr solltet nicht dankbar sein! Wir sind gekommen, um euch zu warnen. Frollo kennt euer Versteck. Er plant einen Angriff in Morgengrauen. Ruhe! Woher wisst ihr das? Meister mir gesagt. Ach, und warum sollten wir einem von euch trauen, hä? Du bist Frollos Knecht und der ein Soldat. Wir mögen keine Soldaten. Er ist kein Soldat mehr. Ich bin jetzt verachtet und verfolgt. Genau wie ihr. Kluppa, wenn das stimmt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen bereit sein zur Flucht. Nein! Ein einziges Mal hatte ich gehofft. Wir könnten ein paar Monate an einem Ort bleiben. Ihr habt recht. Wir müssen uns beeilen. Jascha! Aber was? Los, Esmeralda. Pack dein Zeug. Gehst du mit ihnen? Natürlich tut sie das. Was immer auch geschieht. Wir lassen keinen von uns zurück. Danke, Kluppa. Nein, Esmeralda. Hast du einen anderen Vorschlag? Komm mit mir. Wohin? Ja, ich weiß nicht, aber wir könnten ein gemeinsames Leben beginnen, oder? Du bist wirklich ein Träumer, habe ich recht. Esmeralda! Ich nehme dich auf. Bei mir, du sicher. Quasimodo. Vielleicht in Krypta, ich kenne alle geheimen Stellen. Danke, aber das wäre zu gefährlich. Nicht nur für mich, auch für dich. Also... Wenn du nicht mit mir kommen willst, dann gehe ich mit dir. Du gehst mit ihr? Ja, warum nicht? Für mich gibt's hier keine Zukunft mehr. Es gab vielleicht nie eine. Aber einer von uns zu werden würde... Du bist verrückt. Du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Naja, ich habe eine ziemlich gute Idee davon bekommen in den letzten Wochen.